versuchen wir, das auf diesen Seiten Dargestellte seit den Ausführungen über das Gralsmysterium zusammenzufassen. Es gibt eine alte Wissenschaft, eine hyperboreische Technik, die es möglich macht, den Vira zu seinem göttlichen Ursprung umzukehren, den er in einem Kampf oder einer unbekannten Situation verlor, den wir hier aufzudecken uns bemühen. Jene andere Wissenschaft wird dank dem goldenen Band eines Gedächtnisses des arischen Blutes bewahrt, das noch nicht reißt. Der Weg dieser Wissenschaft ist rückläufig, zum polaren Ursprung. Es ist der Weg der Swastika Levogira, des esoterischen Hitlerismus. Die Umwandlung, die man erstrebt, ist die des Vira in Divya, in das göttliche Wesen, das er war. Und dies erreicht man mit der Wiederauferstehung des Astralkörpers, des Sohnes des Menschen. Etwas, das nur die Viras erreichen können, denn nur sie besitzen mächtige, wirkungsfähige Astralkörper, weil sie alleine Astralkörper im Ursprung in Hyperborea waren. Der Rest nicht. Diese sind nur Pasus, Tiermenschen, Sklaven von Atlantis, lose Produkte einer Evolution, planetarische Saat, Golems, Roboter eines Demiurg. Nun gut, erklären wir es noch einmal, was das ist, das wir wegen einer leichteren Darstellung Astralkörper nannten, um den Ausdruck von Paracelsus zu gebrauchen. Es ist eine Fähigkeit, die mit dem Niedergang durch die Vermischung, durch die Rassensünde verloren ging. Es ist das, was wir in das goldene Band, esoterischer Hitlerismus, Vril, Vareno, Urna, Vraja nennen. Was in Parzival als der Pfeiler von Chastel Marweile erwähnt wird und das die alten Griechen als die Säule beschrieben haben, mit der Herakles, Herkules, Poseidon den Himmel in Hyperborea Atlantis stützte und danach von Ulysses gestützt wurde. Es ist der Baum Yggdrasil der Germanen und der Edda. Doch in Wahrheit ist es er oder ihr, eine gewaltige Macht, eine Drüse, ein drittes Auge, das verloren ging in der Nacht, als die Zeit geboren wurde, als Saturn Kronos aufhörte, sie zu verschlingen. Und diese Macht, diese Fähigkeit besaß einzig die weiße, polare, nordisch-hyperboreische Rasse. Weder die schwarze, noch die gelbe, noch die rote, noch die kupferne, die keine Rassen sind, haben sie jemals gehabt, noch werden sie sie je haben, weil sie alle zum Tiermenschen gehören, zu den Sklaven von Atlantis, zur Involution der Hyperborea, die die Evolution des Neandertalers in den Pasu ermöglichten. Die Mestizen und die Mulatten haben diese Fähigkeit verloren, einige für immer. Nur die zu einem kleinen Prozentsatz vermischten Viras werden noch an der verwandelnden Alchemie mit bedeutender Schwierigkeit teilhaben können, die immer größer wird aufgrund der Materialisierung und Verhärtung des Kali-Yuga. Und nur die unter den Ariern Auserwählten. Denn nur sie haben in ihrer Macht einen Astralkörper, einen Vril, nur sie können er wiedererobern. Aus allem hier Gesagten muss ganz klar hervorgehen, dass das arische, physiologische und biologische Blut grundlegend ist. Das Blut ist es, das sich zunächst von jeglicher Vermischung in einem rückläufigen Prozess befreien muss. Darauf zielte man im Hitler-Deutschland und in der SS-Einweihung von Wewelsburg. Das göttliche, königliche Blut, das Sangreal, das Hinstreben zum weißen, blonden Urbild mit blauen Augen, zum hyperboreischen, nordischen, polaren und venuschen Ursprungs. Wir sagten es, mit dem Astralkörper, wenn der Sohn des Menschen geboren wird, gibt man ihm auch das Blut jenes Körpers, das blaue Blut. Danach umgibt man ihn mit Materie aus roter Vraja, einen Umhang, einen Mantel aus Neso, die Tarnkappe Siegfrieds. Sieg gleich Triumph, Fried gleich frei. Die Materialisierung des Astralkörpers, eine der wichtigsten Praktiken der Einweihung des Ordens, die Rubedo der tantrischen Alchemie. Wenn der Astralkörper, Vril oder Er, geschaffen und materialisiert ist, erneuert sich oder ersteht der physische Körper wieder, dessen Gestalt sich auch ändert oder verschwindet, sich in ein Schwert verwandelt, das des Parzival oder Anfortas, das des Roten Ritters in zwei Schwertern, der physische und der Astralkörper, wie im arischen, taoistischen Yoga des ältesten Chinas. Alle gegen den Feind geschlagenen Schlachten werden gleichzeitig in zwei Welten geführt, mit zwei Schwertern, in der physischen und in der astralen oder geistigen. Und in dieser letzten geschieht die Zerstörung des Feindes am besten. Wenn dies geschieht, sehen wir, dass auch die Erde, die Terre Gaste, sich erneuert, dem Kali-Yuga ein Ende setzend. Das goldene Zeitalter wird zurückkommen, das Satya-Yuga, Sat-Ur-No und Rea, El-Ella und Ella-El. Die Amor-Einweihung der Minnesänger und des Grals, die tantrische Alchemie, sind ausschließlich Übersetzungen a posteriori, einer späteren Zeit einer hyperboreischen Wissenschaft, die von Wotan am Baume Yggdrasil während seiner neun Schreckensnächte wiederentdeckt wurde. Das war die erlösende und wiederauferstehende Wissenschaft der Runen. Denn es genügt, die genaue Rune anzuwenden, um die Verwandlung des Vira in Divya, in den unsterblichen Siddha, zu erreichen. Die Rune und ihr Mantra der Stulakabda, der arischen orphischen Kabbala. Es genügt das Signo, das Zeichen, diese ursprüngliche Sprache des Divya, ein Sinnbild, das durch solidarischen Synchronismus die Fenstertür der Venus öffnen wird und es gestattet, auf dem Weg der Rückkehr zum Nichtvorhandensein des grünen Strahls in das ursprüngliche Heim der Arya, der Hyperborea, zu gehen. Damit einen nicht geträumten Traum erfüllend, nicht einmal von den ältesten Pilgern der Morgenröte. Es ist schade, dass wir aus Gründen der Darstellung in einer bis zu den Fundamenten verjudeten Welt Namen gebrauchen müssen, wie Luzifer, Lilith und andere aus der christlichen und jüdischen Symbologie. Man weiß noch so wenig von der nordisch-polarischen Überlieferung und von ihren tiefsten Mythologien, sodass die Namen ihrer Götter und Helden uns so fremd erscheinen. Doch wir würden es vorziehen, jene Namen jüdischer, christlicher und freimaurerischer Resonanz nicht gebrauchen zu müssen. Aus demselben Grund ist es uns unangenehm, uns auf Christus zu beziehen, wenn schon es der Christus von Atlantis ist. Jesus Christus ist ein Jude, der die Welt während der letzten 2000 Jahre verpfuscht hat, sei es mit dem militanten katholischen oder protestantischen Christianismus, mit dem Rosenkreuzertum, mit der Theosophie oder irgendeiner obskuren Sekte des Okzidents wie die Anthroposophie und andere. Nicht zu reden von der dunklen und finsteren Freimaurerei, die völlig von den Golems Zion kontrolliert wird.